Der Jude, schreibt Klemperer, ist der wichtigste Mann in Hitlers Staat. Er ist der volkstümlichste Türkenkopf und Sündenbock, der volkstümlichste Gegenspieler, der einleuchtendste Generalnenner, die haltbarste Klammer um die verschiedenartigsten Faktoren. Wäre dem Führer wirklich die angestrebte Vernichtung aller Juden gelungen, so hätte er neue erfinden müssen, denn ohne den finsteren Juden hätte es nie die Lichtgestalt des nordischen Germanen gegeben. Wie aber konnte dieser narrative Extremismus verfangen? Genau wie beim Antijudaismus im Mittelalter wurden zuerst die eigenen Obsessionen, Neurosen und Ängste auf Juden projiziert und diese Projektion wurde dann durch eine fiktionalisierende Konstruktion legitimiert. Indem man Juden abwertend als arbeitsscheue Banker und Betrüger stilisierte, ließen sich diese als Personifizierung gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten verantwortlich machen. Die Frustration über das eigene Leben mündete in den Wahn, dass ein Volk schuld an der eigenen behaupteten Benachteiligung sein soll. In der eingeführten Logik der Narratologie war der NS-Antisemitismus deshalb aus zwei Gründen so pervers erfolgreich. Er entband die selbsternannten Protagonisten von allen humanistischen Fesseln und lieferte ihnen zugleich eine Erzählung maximaler Überlegenheit und Selbstgerechtigkeit. Diese Entfesselung verortet Klemperer in der deutschen Romantik und somit im urdeutschen Wesen. So wie er auch Gobineaus geistige Wurzeln in einer kruden Vermischung der Selbsterzählung aus französischem und fränkischem Adel, einer indischen Vorzeit des Germanentums und der bekannten romantischen Motive sieht. Die Entthronung der Vernunft, die Animalisierung des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden Bestie. Laut Klemperer machte Hitler als faschistischer Staatschef den entscheidenden Schritt in die Moderne, indem er die Deutschen in einer dieser konstituierenden Dialektiken des faschistischen Narrativs im Kampf gegen das Judentum gleichzeitig als Helden individualisierte sowie als Volk kollektivierte. Vor allem jedoch, indem er die zahlreichen Feinde in einem mit vielen Gesichtern zusammenfasste und gleichzeitig diabolisch zahllos erscheinen ließ. Angetrieben wurde das Weltjudentum von jüdischer Mordgier, jedoch nicht aus Eigeninteresse oder Weltanschauung, sondern aus eingeborenem Instinkt, aus abgrundtiefem Hass der jüdischen Rasse gegen die nordisch-germanische, wie Klemperer schreibt und dabei Joseph Goebbels zitiert, demzufolge die Juden die Arier vernichten wollten aus Abscheu gegen eine Kultur, die sie als weit über ihrem nomadischen Weltbild stehend empfinden, weil sie ihrem parasitären Treiben keine Bewegungsfreiheit mehr lasse.